بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، alles lob gebührt Allah, der uns aus seiner Gnade immer wieder Männer hervorbringt, die die Umma zum richtigen Weg rufen und dessen Leben und Sterben fi sabilillah sind und der islamischen Jugend zum Vorbild des richtigen Verständnisses und Praktizierens dienen. Diese Männer haben das wahrgemacht, was sie Allah gelobt haben, und sie haben keine Abänderung vorgenommen. Ihre Taten bestätigen ihre Worte, ihr Sterben bestätigt ihr Leben, und die Liebe zu ihnen beweist die Aqida von Al-Wala wal-Bara. Und über einen dieser Männer möchte ich heute sprechen. Wir nennen ihn das Vorbild der Gelehrten, ein Mustermuslim, ein Fremden in unserer Zeit, ein Mann, den das Beste traf, was ein Muslim im Diesseits treffen kann. Er wurde durch die Hände der Kuffar getötet. Er wurde durch die Hände der Kuffar getötet, nur weil er sagte, ich glaube an Allah. Nur weil er sagte, ich rufe zu Allah. Und nur weil er sagte, ich führe den Dschihad für Allah. Ja, Ummat al-Islam, die Rede ist von Al-Imam, Al-Da'iya, Al-Mujahid, Al-Shahid, Al-Batal, Al-Sheikh Anwar al-Awlaqi, rahimahullah ta'ala. Und wir sagen, Toba soll dir gewährt werden. Toba soll dir gewährt werden. Toba soll dir gewährt werden, ja, Sheikhuna. Möge Allah ta'ala dich mit den Propheten, den Wahrhaftigen und mit den Shuhada versammeln. Amin. Amin, Amin. Die Shahada von Sheikh Anwar wundert uns im Grunde genommen nicht. Und dies aus zwei Gründen. Erstens, dies ist unser Weg. Dies ist unser Weg und die Gesetzmäßigkeit im Universum. Die Kuffar lauern und geben alles dafür aus, Leute wie Sheikh Anwar zu töten. Denn niemand setzt sich so für die Wahrheit ein, außer dass die Kuffar ihn töten wollen. Doch dies ist kein Grund der Traurigkeit und Schwachwerdens. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dies ist ihre Krönung, ihre persönliche Krönung, die Shahada fi sabilillah und die Religion Allahs bewahrt. Und zweitens, der zweite Grund, Allah holt seine Lieblinge zu sich. Allah holt seine Lieblinge zu sich. Die islamische Jugend und speziell die islamische Jugend im Westen haben ein schönes Vorbild in Sheikh Anwar und seine Lebensgeschichte. Eine Lebensgeschichte, die die des Propheten Musas gleicht. Abkürzend und zusammengefasst. Er wurde im Haus des Tarut al-Akbar, Amerika, geboren und wurde später dann zu einer Führungsposition im Kampf gegen sie. Und an die Prediger im Westen appelliere ich, so zu sein, ebenfalls so zu sein wie Sheikh Anwar. Er sprach zu seiner Zeit in Amerika unter den Kuffar die Wahrheit und musste deswegen das Land verlassen. Dann reiste er in den Jemen und im Jemen sprach er ebenfalls die Wahrheit und wurde dafür eingesperrt. Und dann, nachdem Allah Ta'ala ihn aus der Gefangenschaft brachte, zögerte unser Sheikh nicht einen Moment weiter die Wahrheit zu sprechen, weiterhin zur Wahrheit aufzurufen. Und als dann die Gefahr durch den Tarut im Jemen höher wurde, fand unser Sheikh schließlich seinen Weg zu den Mujahideen. An dieser Geschichte sieht man, der Ausweg des Sheikhs, das Ergebnis, dass er stets die Wahrheit sprach, war ein Weg zur Freiheit und schließlich die Tür von der Enge des Diesseits zur Breite des Jenseits und zu den Kuffar und speziell zum Hund im Weißen Haus, der sich in diesen Tagen feiern lässt, möchte ich sagen, ihr habt keinen Grund zur Freude. Ihr habt keinen Grund zur Freude. Sheikh Anwar und der Vater der Mujahideen in unserer Zeit, Sheikh Osama bin Laden, sind nur Menschen. Und es war klar, dass sie früher oder später das Diesseits verlassen müssen. Wisset, es war nicht Osama, sondern der Dschihad war es, der euch in Schrecken leben ließ und lässt. Und der Dschihad wird bleiben bis zum jüngsten Tag. Die Flagge des Dschihads wird einer neuen Generation gegeben. Und der Befehl des Dschihads steht im edlen Koran, das bewahrte Buch, das ihr niemals ändern könnt. Und wenn es doch Menschen sind, die ihr fürchtet, dann wartet ab. Dann wartet ab, bis die Prophezeiung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam eintrifft und der rechtgeleitete Mahdi kommen wird und eurer Ungerechtigkeit und eurem Unheil ein Ende setzt. Der einzige Ausgang dann für euch ist nur die Erniedrigung im Diesseits. Und im Jenseits erwartet euch eine gewaltige Strafe. Ihr seid Kuffar, ihr seid Ungläubige, so bezeichnet euch euer Herr. So werdet ihr im Koran bezeichnet, als Kuffar. Was sagen eure Bücher über uns? Schaut in die Verse der Tora oder des Evangeliums und sucht eine Bezeichnung für uns. Aber ihr werdet keine finden, denn wir sind nach euch gekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nach euch entsandt und der Koran wurde nach euch offenbart. Doch ihr habt alles geleugnet und deswegen seid ihr Kuffar. Aus diesem Grund seid ihr Kuffar. Das Einzige, was ihr in euren Büchern finden werdet, ist, dass eine Nation nach euch kommen wird und ihr Anführer heißt Ahmed. So wenn ihr wahrhaftig seid, so ergibt euch dem Herrn der Welten und folgt Muhammad. Und wenn nicht, so wisset, dass eure Stufe, eure Rangstufe bei eurem Schöpfer die folgende ist. Ulaika kal an'am, bel hum adall, ulaika humul ghafilun. Abschließend gratuliere ich nochmals von Seiten der Mujahideen hier im Khorasan zur Shahada von Anwar al-Awlaqi und sage speziell zu unseren Geschwistern im Jemen, freut euch und seid stolz, denn zwei der größten Männer unserer Zeit, Sheikh Osama bin Laden und Sheikh Anwar al-Awlaqi, stammen aus eurer Mitte. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat die Wahrheit gesprochen, als er sagte, die Leute des Jemen sind die Leute der Weisheit und des Glaubens. Ich verabschiede mich bei meiner geliebten Umma und erinnere meine Umma an einen Vers und schließe gleichzeitig damit ab. Allah Ta'ala spricht, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.